Electric Kingdom. Ich bin auf dem Weg ins Kino, so wie jeden Montagabend, und nutze die Fahrzeit, um einen Post aufzunehmen, der sich mit einem Thema beschäftigt, das, glaube ich, den ein oder anderen irgendwann immer mal betreffen wird. Es geht um Waldorf Frommer, die berühmt-berüchtigte Anwaltskanzlei, die dafür zuständig ist, so viel Menschen abzumahnen wie nur möglich. Mir ist das Ganze auch einmal passiert, und zwar 2013. Jetzt habe ich den exakten Tag natürlich nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall 2013, ich glaube Mai 2013. Mir ist dann auch so eine Abmahnung ins Haus geflattert, und ich habe mir zuerst die Strategie überlegt, aussitzen. Einfach gar nicht mehr reagieren und mal gucken, was draus wird. Und die Strategie ging auch bis vor 2 Wochen sehr gut auf. Dann kam wieder ein Brief, und da hat man mir dann schon gedroht, hey, wenn du jetzt nicht bezahlst, dann geht das Ganze vor Gericht. Und dann erschrickt man natürlich, und sofort bin ich ins Internet und habe gesucht, wie kann ich jetzt am besten handeln. Ich möchte auf keinen Fall die 1.100 Euro bezahlen, ich sehe das einfach nicht ein, das ist alles Abzocke, darüber bin ich mir auch im Klaren. Und ja, so richtig fündig wird man eigentlich nie, überraschenderweise fast, also du kannst es formulieren, wie du willst, es kommt immer darauf, oder es läuft immer darauf hinaus, dass irgendwelche Anwaltskanzleien dir plötzlich bei der Google-Suche angezeigt werden, die dir auf jeden Fall helfen wollen. Dann googelt man so die ersten 4, 5 Anwaltskanzleien, die dir unbedingt helfen wollen, und sucht einfach mal nach Erfahrungen, die andere Menschen mit diesen Anwaltskanzleien gemacht haben. Und man muss ganz schnell feststellen, im Endeffekt stecken die alle unter einer Decke und schachern sich das Geld gegeneinander zu, und das Oberarschloch bei der ganzen Sache bist natürlich du, weil du darfst halt abdrücken. So oder so. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß, es geht hauptsächlich um diese Unterlassungserklärung, die viele dazu treibt, wirklich zu einem Anwalt zu gehen. Es gibt mittlerweile aber ganz gute Vordrucke im Internet, die man finden kann. Auch da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil es gibt halt mehr und weniger vertrauenswürdige Vordrucke. Aber wenn man sich da mal so einen Nachmittag Zeit nimmt, findet man definitiv den passenden Vordruck. So, jetzt wieder zurück zu meiner Geschichte, denn ich habe es mir nicht ganz so einfach gemacht. Also vor 2 Wochen trudelte der Brief bei mir ein, dass es jetzt dann wirklich mal Zeit wird zu bezahlen, komme was wolle. Und auch den habe ich erstmal zu den Akten gelegt, möchte ich mal sagen. Ich habe mir zwar vorgenommen, ich werde noch so ein bisschen recherchieren, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, die ich jetzt in Betracht ziehen kann, aber ganz ehrlich, ja, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. So, heute kam der nächste Brief von Waldorf Frommer, und da haben sie zu mir gesagt, also wenn du nicht bis zum 8.10. bezahlst, heute ist der 5.10., dann geht's vor Gericht, wir sind dann auch nicht mehr bereit, mit dir irgendwie anderweitig eine Einigung zu erzielen, und du bist sozusagen dann am Arsch. Sie wollen dir natürlich damit Druck machen und dich schnell zum Handeln bewegen, das merkt man sofort. Man muss vielleicht eins vorneweg sagen, Waldorf Frommer, den geht's hier nicht ums Recht oder ähnliches. Waldorf Frommer geht's hier nur um die Kohle, sonst um gar nichts. Deswegen diese ganzen Fristen, die diese Vögel da angeben, sind mit Vorsicht zu genießen. Gerade in der Anfangsphase sollte man sich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Lieber mal einen Anwalt kontaktieren. Wobei das wirklich schwer ist, einen guten Anwalt zu finden. Wie ich schon gesagt habe, wenn ihr nicht selber jetzt zum Beispiel einen Anwalt kennt und googelt, weiß ich nicht, Waldorf Frommer oder Abmahnung, Anwalt oder so, dann werden einem natürlich da ganz, ganz viele Anwälte angezeigt. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten selber noch bei Waldorf Frommer da in der Kanzlei sitzen und sich abends dann noch ein bisschen Kohle dazu verdienen und ihre eigenen Abmahnungen dann versuchen runterzuhandeln. Also ich glaube, da steckt eine ganze Branche unter einer Decke und zockt uns sozusagen ab. Jetzt wieder zurück zu meiner Geschichte. Ich habe dann heute Nachmittag das Internet wirklich umgepflügt, um ja einen Weg zu finden, wie ich mit der ganzen Sache umgehen kann. So. Man stellt dann relativ schnell fest, okay, in der Regel kannst du es drauf ankommen lassen. In der Regel kannst du sagen, nee, ich bezahle nicht, ich sitze das aus, ich melde mich nicht. Nach 3 Jahren ist das Ganze verjährt. Man muss aber hier aufpassen, wenn, wie in meinem Fall, das Schreiben im Mai 2013 eintrifft, ist der Fall nicht im Mai 2016 verjährt, sondern erst am 31.12.2016. Sprich, es zählen 3 komplette Kalenderjahre. Und wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert das hervorragend und man hört nie wieder was von den Vögeln und die Sache ist durch. In 10% der Fälle geht das Ganze vor Gericht. Also da wirst du dann auch wirklich vorgeladen und dann, ja, finde ich unterschiedliche Berichte im Netz. Die einen sagen, sie haben 3.000 Euro zahlen müssen, andere sprechen von 5.000 Euro. Man kann aber sagen, wenn es vor Gericht geht, wird es definitiv deutlich teurer. Das heißt nicht, dass wenn man diesen Schrieb kriegt, dass man jetzt innerhalb von 2 Tagen zahlen soll, sonst geht's vor Gericht, dass es nicht noch eine Möglichkeit gibt, mit Waldorf Frommer sich irgendwie zu einigen. Denn, ich habe es ja schon gesagt, den Kollegen geht's wirklich nur um eure Kohle. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe bei denen angerufen und habe gesagt, okay, ich bin bereit zu zahlen, schickt mir mal hier so eine Unterlassungserklärung und ich habe dann auch eine Ratenzahlung erstmal vereinbart von 100 Euro im Monat. Und ganz ehrlich, ich will damit eigentlich nur erstmal Zeit schinden. Ich brauche einfach mehr Zeit, um mich in diese ganze Sache reinzufuchsen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde auf jeden Fall mal beginnen, die Raten zu zahlen, habe ich mir jetzt überlegt, denn mir ist es einfach zu heikel. Ich meine, ich bin ja auch nur ein kleiner Mann von der Straße, ja, muss man an der Stelle mal sagen. Und natürlich kann ich es drauf ankommen lassen, aber wenn ich dann nachher 3.000 oder 5.000 Euro bezahlen muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann tut mir das auch im Geldbeutel weh. Was ich aber nicht machen werde, ist diese Unterlassungserklärung unterschreiben. Da werde ich jetzt erstmal abwarten, was dann passiert, wenn ich die nicht zurückschicke. Wenn dann nochmal ein Brief kommt, dann werde ich im Netz genauer nach einer adäquaten Unterlassungserklärung suchen, die ich dann zurückschicke und ja, dann versuche ich da einfach für mich noch die bestmögliche Variante in Sachen Unterlassungserklärung rauszuschlagen. Denn das ist ganz wichtig, wenn man die mitgeschickte Unterlassungserklärung unterschreibt, ist man oder kann man unter Umständen später irgendwann wieder zur Kasse gebeten werden. Da müsst ihr tierisch aufpassen, dass ihr nicht die mitgeschickte Unterlassungserklärung unterschreibt. Es ist mir jetzt nicht bekannt, dass es schon mal Fälle gab, dass Leute später noch zur Kasse gebeten wurden. Ich habe jetzt im Netz darüber nichts gefunden, aber rein rechtlich gesehen besteht die Möglichkeit für Waldorf Frommer, dich irgendwann später erneut abzumahnen und auch zu deutlich größeren Beträgen verpflichten. Also das ist eine heikle Sache mit dieser Unterlassungserklärung. Aber auch da ist es halt schwierig. Ich vertraue den ganzen Vögeln nicht, die ihre Hilfe anbieten im Netz und man ist so ein bisschen auf sich allein gestellt oder man kennt einen guten Anwalt, aber das ist halt dann auch immer wieder so eine Sache. Der Bereich Jura ist so riesig, dass es natürlich nicht reicht, einfach nur irgendeinen Anwalt zu kennen. Man sollte schon jemanden kennen, der sich mit so Netzgeschichten auskennt. Ansonsten kannst du da auch baden gehen, wobei ich davon ausgehe, dass wirklich jeder noch so trotteliger Anwalt mittlerweile sich auf solche Abmahnungen spezialisiert haben dürfte oder zumindest eine gewisse Grundahnung haben dürfte, wie man A, noch ein bisschen Kohle rausschlagen kann und B, Waldorf Frommer und den Klienten zufriedenstellen kann. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann hier nochmal so einen Post aufnehme. Wenn nicht, dann hat sich der Fall einfach erledigt, um euch zu berichten, wie das Ganze weiterlief. Stand heute ist, ich zahle erstmal, zähneknirschend, aber ja, mir ist das sonst, glaube ich, ein zu großes Risiko, wenn ich jetzt wirklich sage, komm, da zockst du und am Ende werde ich dann zu noch viel höheren Geldbeträgen verdonnert. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ja, also bleibt dabei und ach so, das muss ich auch noch sagen: Solltet ihr das Ganze jetzt hier auf Non-PG euch anhören, dann kann ich verraten, dass seit heute Montag ist heute Abend der offizielle Electric Kingdom iTunes Feed online geschalten wurde. Das heißt, wenn ihr jetzt nach Electric Kingdom bei iTunes sucht, müsstet ihr eigentlich meinen Podcast finden. Ihr könnt ihn dann gerne abonnieren, aber auf jeden Fall mit 5 Sternen bewerten. Das setze ich einfach mal voraus. So. Ja, also bis zum nächsten Mal. Dann geht's wahrscheinlich wieder ums Kino. Bis dann.